Der Delegationsleiter der DEVK-Regierungsbotschafter des DEVK-Außenministeriums hielt am 13. Juni auf der 10. Konferenz der Vertragsstaaten über Behindertenrechte, die in New York stattfindet, eine Rede. In seiner Rede erwähnte er die Politik und die Anstrengungen der Regierung der DEVK für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte und den Schutz der Behindertenrechte. Weiter hob er hervor, die DEVK habe im Juli 2013 den Vertrag über Behindertenrechte unterzeichnet, im Einklang mit den Forderungen des Vertrags das Gesetz über den Schutz der Behindertenrechte des Landes revidiert und ergänzt und im November 2016 den Vertrag ratifiziert. Er fuhr fort. Die DEVK unternimmt heute unter den harten Umständen, wo sie von den äußeren Kräften politisch und militärisch ständig bedroht wird, einen gesamtnationalen Sturmangriff zur Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für die staatliche Wirtschaftsentwicklung von 2016 bis 2020. Für die konsequente Erfüllung des Vertrags legt die DEVK auf die internationale Zusammenarbeit wie die technische und humanitäre Zusammenarbeit der UN-Organisationen großes Gewicht. Als ein Kettenglied der Erfüllung des Vertrags stattete die Sonderberichterstatterin für Behindertenrechte unter dem UN-Menschenrechtsrat am Anfang Mai dieses Jahres der DEVK einen erfolgreichen Besuch ab. Die DEVK weist die Politisierung der Menschenrechte und die Auswahl und Doppelnorm auf der internationalen Menschenrechtsarena völlig zurück und geht gegen jedwede Versuche, die Menschenrechtsfrage zum unreinen politischen Zweck auszunutzen, standhaft vor. Der Standpunkt der DEVK auf Dialog und Zusammenarbeit für den Schutz und die Förderung der wahren Menschenrechte wie Schutz der Behindertenrechte im internationalen Menschenrechtsbereich große Aufmerksamkeit zu richten, bleibt unveränderlich. Als ein Vertragsstaat über Behindertenrechte wird die DEVK bei der Erreichung der von der laufenden Konferenz gesetzten Ziele für 10 Jahre ihrer Pflicht gerecht werden und den Austausch und die Zusammenarbeit mit dem Komitee für Behindertenrechte, den internationalen Organisationen und verschiedenen Ländern weiter intensivieren und somit zu den internationalen Bemühungen für Erfüllung des Vertrages aktiv beitragen.